Staffelmann gerade heute am 9. November 1935 nach dem Erlebnis dieses großen Tages des Zuges der alten Kämpfer zur ewigen Wache vereidigt zu werden. Jeden Augenblick wird der Reichsführer SS eintreffen. Obergruppenführer Dietrich wird dem Reichsführer SS Meldung erstatten. Und dann wird der Führer bei seiner SS eintreffen. Thank you. Das ist der Weg der Leibstandarte SS Adolf Hitler in drei Feldzügen. In diesen drei Feldzügen legte die Standarte über 10.000 Kilometer zurück. Ein großer Teil davon musste kämpfend durchschritten werden. So hatte die Standarte, eines der jüngsten Regimenter der deutschen Wehrmacht, in Polen, im Westfeldzug und auf dem Balkan zahllose Gefechte zu bestehen. Ihre Feuertaufe erhielt sie in den ersten blutigen Umfassungs- und Vernichtungsschlachten dieses Krieges im Kampf gegen Polen. Der Polenfeldzug ist siegreich beendet. Der Führer dankt dem SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich für den Einsatz seiner Leibstandarte. Nach dem Polenfeldzug rücken die Verbände der Leibstandarte in Prag ein. Parade auf dem Wenzelsplatz. Mai 1940, der Westfeldzug beginnt. Bereits am ersten Tage stößt die Leibstandarte nach Überschreitung der holländischen Grenze bis zur Eisellinie vor. Am 14. Mai wird von Süden her Rotterdam erreicht und Verbindung mit den im Raum Delft-Rotterdam gelandeten Fallschirmjägern aufgenommen. Kampf im brennenden Rotterdam. Von Rotterdam aus marschiert die Leibstandarte durch Südbelgien hindurch nach Nordfrankreich. Nach einem 400 Kilometer langen Marsch stößt die Spitze zum ersten Mal auf den französischen Gegner. Am 25. Mai ist der Wattenberg erstürmt worden. Am 28. Mai dringt die Leibstandarte nach schwersten Kämpfen gegen englische Elitetruppen in Wormhout ein. Die Einschließung der britischen Festlandarmee ist vollzogen. Die Engländer werden bis nach Dünkirchen gejagt. Auf ihrer regellosen Flucht haben sie ihr gesamtes Kriegsmaterial zurückgelassen. Dünkirchen steht in Flammen. Nach schweren Kämpfen Tage der Ruhe. Am 4. Juni beginnt die große Offensive gegen Frankreich. Die Weigand-Linie wird durchstoßen. Über die Somme, die Loire und die Aisne erreicht die Standarte nach örtlichen Kämpfen die Marne. Bei La Ferté, Sous-Soiree und Saint-Ault wird der Übergang über die Marne erzwungen. Die Standarte stößt dem fliehenden Feind nach. Im Rücken der Maginot-Linie geht es nach Süden. Durch diese Operationen wird die gesamte französische Kriegsführung erschüttert. Von Étrepilly bis Clermont-Ferrand gibt es kein Halten mehr. Verbände der Leibstandarte dringen in Vichy ein, das ostwärts der Vormarschstraße liegt. Kampf um den Flugplatz von Clermont-Ferrand. In wenigen Stunden wird er genommen. Hier fielen 242 Flugzeuge, 8 Panzerkampfwagen und zahllose Flugzeugmotoren und Lastkraftwagen in deutscher Hand. Nach der Eroberung des Flugplatzes wird der letzte Widerstand in der Stadt Clermont-Ferrand schnell beseitigt. Ein ganzes Infanterieregiment legt kampflos die Waffen nieder. Nun gilt es, Saint-Étienne, das südfranzösische Rüstungszentrum, zu nehmen. Im Raum von Riom, Pont du Château und La Feluse rafft sich der Feind noch einmal zu kurzem, erbitterten Widerstand auf. Nach hartem Kampf wird er auch hier geworfen. Der Weg nach Saint-Étienne ist frei. Die Stadt wird der Leibstandarte übergeben. Der Westfeldzug ist beendet. In der Nacht zum 25. Juni ist um 1.30 Uhr Waffenruhe eingetreten. SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich zeichnet verdiente Männer der Leibstandarte aus. Er selbst erhielt vom Führer nach Abschluss der Kampfhandlungen das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Auf dem Rückmarsch in die Heimat wird in Paris Station gemacht. In Metz bezieht die Leibstandarte Winterquartier. Am 3. September überbringt der Reichsführer SS im Auftrage des Führers als besondere Auszeichnung für die LAH die Führerstandarte. Wo auch die Männer der Leibstandarte den Feind angriffen, haben sie ihn geworfen. Dieses verpflichtende Feldzeichen marschieren sie neuen Entscheidungen entgegen. Im März 1941 steht die Leibstandarte im Südosten Europas. Nach einer 10-tägigen Fahrt, die quer durch Deutschland, durch Ungarn und Rumänien führte, wird die Donau überschritten und damit die bulgarische Grenze passiert. In dem gastfreundlichen Bulgarien, bei den alten Waffengefährten des Weltkrieges, verleben die Männer der Leibstandarte Frühlingstage der Ruhe und letzten Vorbereitung. In den Morgenstunden des 6. April wird der Kampf eröffnet. Die ersten und zugleich letzten Ziele der jugoslawischen Flieger waren friedliche bulgarische Dörfer. Truppenärzte nehmen sich der verwundeten Zivilbevölkerung an. Mit wenigen Granaten sind die Grenzbefestigungen außer Gefecht gesetzt. In zügigem Vormarsch geht es nach Jugoslawien hinein. Die ersten serbischen Gefangenen. Nur ein Esel interessiert sich noch für die Flugblätter der Belgrader Machthaber. In kurzen, harten Einzelkämpfen durchstößt die Standarte in wenigen Tagen ganz Südserbien. Brücken sind zum größten Teil zerstört. Trotzdem gibt es kaum einen Aufenthalt. Besonders hartnäckige Widerstandsnester werden durch Artillerie niedergekämpft. Straßen und Brücken zerstört sind, finden die Männer der Leibstandarte schnell neue Übergänge. Die Aufklärungsabteilung bleibt dem Feind ständig auf den Fersen. Kampf um Bitolch. Dieser Stadt ist die letzte serbische Bastion genommen. Es geht der griechischen Grenze entgegen. Das sind die Stellungen vom Klidipas. In beispiellos harten Kämpfen. In über 1000 Meter Höhe wurden hier Griechen, Engländer, Australier und Neuseeländer geworfen. Mit der Erstürmung des Klidipasses war das Tor nach Griechenland aufgebrochen. Der Feind wird nach Süden hin verfolgt. Erst am Klisura-Pass sammeln sich Griechen und Briten wieder zu ernsthafter Gegenwehr. Der Feind ist durch günstiges Verteidigungsgelände im Vorteil. Erst durch ein stundenlanges Artillerieduell, wie es die Männer der Standarte bisher nicht erlebten, wird der Durchgang durch den Pass erzwungen. Der Kampf stellte höchste Anforderungen an Menschen und Material. Das Pionierbataillon der Standarte räumt in kürzester Zeit alle Hindernisse aus dem Wege. Zerstörte Brücken werden in wenigen Stunden wieder passierbar gemacht. Inzwischen geht über Notbrücken der Vormarsch unaufhaltsam weiter. In langen Märschen wird das griechische Hauptquartier Janina erreicht. Am Geburtstag des Führers erfolgt die Übergabe der gesamten Epirus- und Mazedonien-Armee. Griechische Soldaten rücken in die Gefangenschaft. Dem tapferen Gegner sind vorläufig die Waffen belassen worden. Von Janina aus begibt sich SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich über die albanische Grenze, wo er mit dem italienischen Armeegeneral Rossi zusammentrifft. Nun beginnt der ungestüme Vormarsch nach Süden, zum Meer. Der Golf von Patras ist erreicht. Der Feind hat alle Schiffe mitgenommen oder vernichtet. Erst nach langem Suchen werden im Hafen von Naupaktos zwei kleine Motorkutter aufgetrieben. Gegen alle Regeln der Kriegskunst und gegen alle seemännische Erfahrung werden mit diesen beiden Kuttern unter größten Schwierigkeiten erste Teile der Standarte an das feindliche Ufer gebracht. Der Gegner ist völlig überrascht. Nur so gelingt dieses gewagte Unternehmen. Auf der nördlichen Küstenstraße des Peloponnes jagen die Kräder der Aufklärungsabteilung nach Korinth, um die am gleichen Tage dort gelandeten Fallschirmjäger zu entsetzen. Die Verbindung mit den Fallschirmjägern ist hergestellt. Eine der kühnsten Operationen dieses Feldzuges findet damit ihren Abschluss. Auf erbeuteten englischen Fahrzeugen nehmen die Fallschirmjäger die Verfolgung des Feindes nach Süden auf, während die Leibstandarte bis Olympia und Pyrgos vorstößt. Nach Beendigung der Kampfhandlungen werden Teile der Standarte nach Athen in Marsch gesetzt. Auf der Akropolis. Der Südostfeldzug ist beendet. Feldmarschall List nimmt in Athen den Vorbeimarsch der siegreichen Truppen ab. Heimat sind inzwischen gerückt. Sie werden von erfahrenen Kämpfern des Polen- und Westfeldzuges geführt. Die Leibstandarte SS Adolf Hitler marschiert zum großen Entscheidungskampf, zum Kampf gegen den Bolschewismus. Die Kampf uns kämpfen, weil Maschinen laufen und jagen das deutsche Wissen her. Aufruf des Führers an die Soldaten der Ostfront. Die letzte große Entscheidungsschlacht dieses Jahres nimmt in den Morgenstunden des 2. Oktober ihren Anfang. Auf einer Frontbreite von 500 Kilometern eröffnen Batterien aller Kaliber das Feuer auf die bolschewistischen Stellungen. Hier der Verlauf der ersten Tage dieser gewaltigen Entscheidungsschlacht gegen den Bolschewismus. Auf dieser Linie traten die Verbände der deutschen Wehrmacht in den Morgenstunden des 2. Oktober zum Angriff an. Auf einer Breite von 500 Kilometern wurde hier in der Mitte der Gesamtfront der Durchbruch erzwungen und der Feind in einer Folge schwerer Vernichtungsschlachten im Raum von Wjasma und Bryansk kämpfen seine letzten vollkampfkräftigen Armeen. Am 12. Oktober wurde durch Sondermeldung bekannt gegeben, dass vom Asowschen Meer bis südöstlich des Ilmensees auf einer Breite von 1200 Kilometern die deutschen und verbündeten Truppen in voller Angriffsbewegung nach Osten sind. Die Schlachtfelder von Bryansk und Wjasma liegen bereits weit hinter der Front. Nun brauchen nach Osten die Heeren ins russische Land im Main. Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau verlaufende äußere Verteidigungslinie der sowjetischen Hauptstadt gekämpft. Die wichtigen Städte Kaluga und Kalinin, 160 Kilometer südwestlich bzw. nordwestlich Moskau, sind seit Tagen in unserer Hand. Diese Straße führt nach Wjasma, der Stadt, die der Vernichtungsschlacht vor den Toren Moskaus ihren Namen gab. Aus dem Raum von Wjasma stoßen die deutschen Verbände nördlich und südlich von Moskau nach Kalinin und Kaluga vor, die nach tagelangem harten Ringen erobert werden. Die Sowjets haben damit zwei weitere strategisch außerordentlich wichtige Punkte im Verteidigungsraum von Moskau verloren. Hier der Angriff auf Juchno, nordwestlich Kaluga. Achtung, die Sowjets greifen in der Flanke an. Der Feind ist geworfen. Der Angriff geht weiter. Eine Höhe ist genommen. Im Hintergrund fliehende Sowjets. Ein Stoßtrupp der Waffen-SS arbeitet sich an einem G-Nest der Bolschewiken heran. Schwere Infanteriewaffen greifen ein. Volltreffer! Das MG-Nest ist erledigt. Wieder ist eine Bresche geschlagen. Vormarsch auf der Rollbahn. Selbst hier, nicht weit vor der sowjetischen Hauptstadt, sind auch die Straßen erster Ordnung in einem unbeschreiblichen Zustand. Sie fordern von unseren vorrückenden Soldaten das Letzte an Kraft und Zähigkeit. Jeder Kilometer bietet unvorstellbare Schwierigkeiten. Gefangene müssen mithelfen, die Fahrbahnen notdürftig instand zu halten. Unaufhaltsam marschiert der deutsche Soldat nach vorn. Für ihn ist kein Hindernis unüberwindlich. In der südlichen Ukraine, deutsche Truppen rücken in Kiew ein. Die Sowjets hatten in diese Häuser gewaltige Minenladungen eingebaut, die sie ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung durch Fernzündung in die Luft sprengten. Zur Bekämpfung der Brände und zur Sicherung der Durchmarschstraßen sind Sonderkommandos eingesetzt. Das Leben unserer Soldaten darf durch das Zerstörungswerk der Bolschewiken nicht gefährdet werden. Hier Arbeiterwohnungen in Kiew nach fast 25-jährigem bolschewistischem Aufbau. So sieht also auch in den großen Städten das Paradies der Arbeiter und Bauern aus. Die Hauptstadt der Ukraine ist vom bolschewistischen Terror befreit. Die entscheidenden Stunden der gewaltigen Vernichtungsschlacht bei Kiew. Ist auf Widerstand gestoßen. Die Sowjets haben die große Gefahr der Umklammerung erkannt. Immer neue Reserven werfen sie den vorstürmenden deutschen Verbänden entgegen. Unter Einsatz stärkster Kräfte versuchen sie, die Schließung des Ringes zu verhindern. Die Wucht des deutschen Stoßes aber ist größer. In erbitterten Kämpfen wird der Feind zurückgetrieben. brennendes Öl sperrt die Straße. Unsere Panzerkampfwagen haben die fliehenden Feindkolonnen erreicht. Die Beute an Waffen und Kriegsmaterial aller Art ist ungeheuer. Die Reihe der vernichteten und zurückgelassenen Fahrzeuge reißt nicht mehr ab. Panzer und Infanterie greifen an. In engem Zusammenwirken packen sie den Feind, der sich hier in einem Waldstück festgesetzt hat. Sowjetische Bomber. Lackbatterien der Waffen-SS nehmen die Bolschewiken unter Feuer. Abgeschossen. Durch hart umkämpftes Land geht es ungestüm weiter nach Süden. Nur wenige Stunden noch und die Vereinigung mit der Panzerarmee von Kleist ist vollzogen. 200 Kilometer ostwärts von Kiew. Der große Augenblick ist da. Der Ring um die Sowjets ist geschlossen. Neben dem K der Panzergruppe von Kleist, das G der Panzergruppe Guderian. Im Zusammenhang mit den gewaltigen Entscheidungsschlachten stieß im Süden aus dem Raum von Dnipropetrovsk eine durch italienische, ungarische und slowakische Truppen verstärkte deutsche Panzerarmee zum Asowschen Meer vor. Die Armee des Generals der Infanterie von Manstein und die rumänische Armee des Korpsgenerals Dumitrescu griffen von Westen an. Zugleich gelang es einem schnellen Verband der Waffen-SS, entlang der Küste des Asowschen Meeres nach Berdjansk durchzustoßen und den von Norden kommenden Panzerkräften des Generaloberst von Kleist die Hand zu reichen. Am 11. Oktober konnte der Abschluss dieser im Zusammenwirken mit der Luftflotte des Generaloberst Löhr durchgeführten Vernichtungsschlacht gemeldet werden. Zwei sowjetische Armeen wurden hier gefangen oder vernichtet. Von Mariupol, der Hafenstadt am Asowschen Meer, stoßen unsere Truppen nach Taganrog vor. Angriff auf Taganrog. Taganrog ist genommen. Motorisierte Verbände der Waffen-SS stoßen über die Stadt hinaus weiter nach Osten vor und bleiben dem weichenden Feind hart auf den Fersen. Brennende Öllager bei Taganrog. Die Bolschewiken steckten sie vor ihrer Flucht in Brand. Im Raume von Petersburg. Kampf in den Bunkerfeldern zwischen der Luga und Petersburg. Verbände des Heeres und der Waffen-SS räuchern die einzelnen Widerstandsnester aus. Mit Sturmbooten wird ein Flusslauf genommen. Am anderen Ufer geht es im Sturm weiter vorwärts. Bunker um Bunker wird niedergekämpft. Sie waren als Bauernhäuser getarnt. Von Petersburg schreitet planmäßig fort. Die Stadt, in der nach Meldungen des Moskauer Rundfunks alle Häuser in Festungen verwandelt wurden, liegt bereits unter dem Feuer der schweren deutschen Artillerie. Auf der Straße nach Leningrad. Schloss Krasnogwardaisk, die frühere Sommerresidenz der Zaren. Die Schlosskirche, sie wurde von den Sowjets als Bunker ausgebaut. Von allen Seiten rücken die deutschen Kolonnen gegen Leningrad vor. Der stählerne Ring um die Stadt wird immer enger gezogen. Vor uns Leningrad. Auf Befehl Stalins wurde jedes Haus in eine Festung verwandelt und die Bevölkerung in verbrecherischer Weise zu einem völlig sinnlosen Widerstand aufgerufen. Die Bolschewisten geben damit Leningrad der Vernichtung preis. Die militärischen Ziele von Leningrad liegen im Dauerfeuer der schweren deutschen Batterien. Auf Leningrad entfällt etwa der achte Teil der gesamten sowjetischen Industrieerzeugung. Riesige Vorrats- und Öllager stehen bereits in Flammen. September 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Wie durch Sondermeldung bekannt gegeben, führten deutsche Fallschirmtruppen und Männer des Sicherheitsdienstes und der Waffen-SS, Jagdverband Skorzeny, eine Unternehmung zur Befreiung des von Badoglio-Anhängern in Gefangenschaft gehaltenen Duce durch. Der Handstreich ist gelungen. Der Duce befindet sich in Freiheit. Die von der Badoglio-Regierung vereinbarte Auslieferung an die Anglo-Amerikaner ist damit vereitelt. Nun gibt Oberst Otto Skorzeny persönlich eine kurzgefasste Schilderung des Mussolini-Einsatzes. Im vierten Kriegsjahr, April 1943, wurde ich zum Kommandeur des 1. Waffen-SS Sonderbataillons ernannt. 3 Monate später, am Sonntag, 25. Juli, wurde ich überraschend ins Hauptquartier befohlen. Eine Junkers 52 erwartete mich am Tempelhofer Flughafen. Ich war der einzige Passagier in der großen Maschine. Nach einem wunderschönen Flug von etwa 2,5 Stunden landeten wir bei der Wolfschanze, dem Führerhauptquartier. Ein Mercedes erwartete mich und brachte mich zum Teehaus, wo ich von einem der Adjutanten Hitlers, 5 anderen Offizieren, ebenfalls Führern von Sondereinheiten vorgestellt wurde. Nach einigen Minuten führte uns der Adjutant in einen anderen Holzbau, in das Arbeitszimmer Hitlers, in dem wir Aufstellung nahmen. Ich als Rangjüngster am linken Flügel. Mit langsamen Schritten betrat Adolf Hitler das Zimmer und begrüßte uns mit der typisch angewinkelt erhobenen Hand. Hitler ließ sich von seinem Adjutanten den ranghöchsten Kameraden vorstellen und ich hörte nur seine tiefe Stimme, mit der er seine kurzen Fragen stellte. Dann kam er zu mir. Ich stand zum ersten Mal vor dem Führer und drückte seine Hand. Ich kannte als einziger Italien und als es zur Frage kam, was wir von dem Achsenpartner Italien hielten, erinnerte ich frecherweise daran, dass im Ersten Weltkrieg Italien die Seiten wechselte und dass ich gebürtiger Österreicher sei. Hitler blieb lange schweigsam vor mir stehen und ich dachte schon an den berühmten Fettnapf, den man nicht betreten soll. Plötzlich entließ Hitler die anderen Herren. Als er nun zu mir sprach, wurde er ganz lebhaft und seine knappen Gesten und Handbewegungen wirkten fast beschwörend. Ich habe für Sie einen wichtigen Auftrag. Mussolini, mein Freund und unser treuer Kampfgenosse, ist gestern von seinem König verraten und heute von seinen eigenen Landsleuten verhaftet worden. Ich kann und will den größten Sohn Italiens nicht im Stich lassen. Der Duce ist für mich die Verkörperung des letzten stolzen Römers. Italien wird unter der neuen Regierung von uns abfallen. Ich werde meinem Bundesgenossen die Treue halten. Er muss bald gerettet werden. Sonst liefern Sie ihn den Alliierten aus. Ich erteile Ihnen den Auftrag, diese für die Kriegsführung wichtigste Aktion durchzuführen. Sie müssen alles daran setzen, diesen Befehl auszuführen. Nun aber das Wichtigste, fuhr er fort. Der Auftrag ist absolut geheim zu halten. Es dürfen mit Ihnen nur 5 Personen davon wissen. Sie werden wieder zur Luftwaffe kommandiert und Generalstudent unterstellt. Ich habe ihn bereits informiert. Sie sind mir für die strengste Geheimhaltung verantwortlich. Ich hoffe bald von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen alles Gute. Je länger Adolf Hitler sprach, desto mehr fühlte ich seinen Einfluss auf mich wirken. Seine Worte klangen mir so überzeugend, dass ich im Augenblick keinerlei Zweifel am guten Ausgang der Sache fühlte. Ich habe alles verstanden, mein Führer, und werde mein Bestes tun. Wieder im Teehaus traf ich Generalstudent, bei dem ich mich meldete. Dann kam zu dieser Besprechung noch Reichsführer Heinrich Himmler dazu, den ich auch zum ersten Mal sah. Dieser hielt uns einen politischen Vortrag und nannte uns eine Unzahl von Namen, die angeblich entweder für oder gegen Mussolini eingestellt sein sollten. Mit Generalstudent war alles rasch besprochen. Ich fliege morgen früh mit ihm als sein Ordonnanzoffizier nach Rom und 50 Mann meines Bataillons starten etwa zur selben Zeit von einem Berliner Flugfeld nach Südfrankreich. Dann folgten hektische Nachtstunden, Telefongespräche mit meinem Adjutanten Karl Radl, ganz lange Fernschreiben mit den Listen des benötigten Materials, Waffen und Ausrüstung, wurden nach Friedenthal durchgegeben. Es wurde gegen 4 Uhr früh, als ich mir ein Bett zuweisen ließ. Aber schlafen war unmöglich. Zu viele Gedanken an das mir Bevorstehende gingen mir durch den Kopf. In Rom kamen wir in den heißen Sommer. Nach 2 Tagen kam auch meine Truppe an und ich ließ sie in einem Feldlager am Meer. Radl kam mit mir nach Frascati. Und als ich ihn in unseren Befehl einwies, schien er zuerst auch nicht allzu optimistisch. Die nächsten Wochen vergingen rasch, da wir alle Spuren, die auf Mussolinis Aufenthalt auch nur hinwiesen, verfolgen mussten. Er war auf der Insel Ponza und wurde dann auf die Insel Santa Maddalena gebracht. Nach einer weiteren Vorsprache im Führerhauptquartier erhielt ich die Genehmigung zu diesem Einsatz und dazu verschiedene Marineeinheiten unterstellt. Wir kamen um 12 Stunden zu spät. Dann fanden wir wieder eine Spur, die auf das Berghotel auf dem Gran Sasso hinwies. Ein ideales Gefängnis. Am 8. September wurde der separate Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten bekannt gegeben. Endlich hatten wir volle freie Hand zum Handeln. Von Generalstudent wurde der Plan der Befreiungsaktion festgelegt und von Generalstudent befohlen. Eine Luftaufklärung, die ich selbst flog, ergab nicht viel und eine Aufklärung zu Land war unmöglich. Dann war es soweit. Sonntag, den 12. September 1943, um 5 Uhr früh, fuhren wir in geschlossener Kolonne zum Flugplatz Pratica de Mare. Dort erfuhren wir, dass mit der Landung der Lastenzegler gegen 11 Uhr zu rechnen sei. Die Flugzeit für die ungefähr 100 Kilometer lange Strecke sollte genau eine Stunde betragen. Wir mussten also ganz pünktlich um 13 Uhr starten. Plötzlich um 12.30 Uhr Fliegeralarm. Feindliche Bomber wurden gemeldet und schon hörten und sahen wir die ersten Explosionen in der Nähe. Kurz vor 13 Uhr war der Angriff beendet. Wir stürzten auf den Flugplatz, der einige Treffer abbekommen hatte. Unsere Flugzeuge waren heil. Wir konnten starten. Das Wetter schien für unser Vorhaben geradezu ideal zu werden. Wir stießen nun durch eine größere Wolke hindurch, um endgültig die von mir befohlene Höhe von 3500 Meter zu erreichen. Da gab der Pilot des Schleppflugzeuges, einer Henschelmaschine, an meinen Flugzeugführer durch Bordtelefon die Meldung durch. Flugzeug 1 und 2 nicht mehr vor uns. Wer übernimmt nun die weitere Führung? Ich ahnte in diesem Moment nicht, dass auch hinter mir nicht mehr 9, sondern nur mehr 7 Maschinen flogen. Ich ließ nach vorne durchgeben. Ich übernehme selbst die weitere Führung zum Ziel. Ich dachte kaum daran, dass ich bei der Landung keine Rückendeckung haben würde. Es war einige Minuten vor der X-Zeit, als ich unter mir das Tal von Aguila erkannte. Unten sah ich die Kratzschützen als Vorhut des Fallschirmlehrbataillons in schneller Fahrt talaufwärts brausen. Da tauchte unter uns das Hotel, unser Ziel, auf. Ein neuer Befehl, Schleppseil ausklinken. Plötzlich Stille um uns. Nur das Rauschen des Windes um unsere Tragflächen war zu hören. Der Pilot suchte, ebenso eifrig wie ich, unsere vorgesehene Landungsstelle auf der flach geneigten Wiese. Aber sie war gar nicht flach, sie war steil, sehr steil sogar. Eine Landung auf dieser Wiese war ausgeschlossen. Das erkannte ich sofort. Auch mein Pilot, Leutnant Meyer, musste die Schwierigkeit dieser neuen Situation erkannt haben. Er blickte sich kurz um. Ich rang um den richtigen Entschluss. Dann rief ich nach vorne: Sturzlandung, möglichst nahe beim Hotel. Der Pilot zögerte keine Sekunde. Er kippte über den linken Flügel ab und begann einen tollen Sturzflug. Das Pfeifen und Heulen des Windes wurde stärker und wir näherten uns in rasantem Sturz unserem Ziel. Ein letzter gewaltiger Stoß, wir standen und waren gelandet. Wir standen 15 Meter neben dem Hotel. Ich stürzte auf das Hotel zu. Ich war froh, den ausdrücklichen Befehl gegeben zu haben, dass ich mir den ersten Schuss vorbehielt, komme was da wolle. Die Überrumpelung musste gelingen. Aber wir waren ganz allein, 9 Waffen-SS-Männer und Leutnant Meyer. Wir liefen an der Längsfront des Gebäudes entlang, bogen um die Ecke. Vor uns war eine etwa 2,5 bis 3 Meter hohe Trasse. Schon stand Unterscharführer Himmel bereit und über seinen Rücken gelangte ich als Erster hinauf. Die anderen folgten. Mein Blick streift über die Hauptfront des Hotels. Da, an einem Fenster des ersten Stockes, ein markanter Kopf, der Duce. Nun stand es fest, unser Einsatz war nicht umsonst. Ein Schrei zu ihm: Weg vom Fenster! Und schon waren wir beim Haupteingang. Dort stauten sich die italienischen Soldaten, die hinausdrängten. 2 Maschinengewehre waren vor dem Eingang in Stellung. Ich war in der Haupthalle. Ich konnte mich nicht umsehen, wusste nicht, was hinter mir geschah. 3 Stufen auf einmal nehmend sprang ich zum ersten Stock, eilte links den Gang entlang und riss die erste Türe auf. In dem Zimmer Benito Mussolini und zwei italienische Offiziere. Rasch drängte ich diese zur Seite gegen die Tür. Dort war inzwischen auch Unterstumpf ihr Schwert aufgetaucht. Er erfasste die Situation sofort und beförderte die zwei völlig überraschten Offiziere auf den Gang heraus. Die Tür schlug zu. Seit unserer Landung waren nicht mehr als 3 bis 4 Minuten vergangen. Ich stürzte zum Fenster. Vor dem Hotel kam eben mein Adjutant Radl, der das Flugzeug hinter mir geführt hatte, mit seiner Waffen-SS-Mannschaft im Laufschritt an. Alles in Ordnung, rief ich. Unten alles absichern. Ich sah eben noch, wie weitere 5 Lastensegel im Sturzflug herunterkamen. Da erlebte ich einen furchtbaren Anblick. Ein 8er Lastensegler musste in eine Fallböe geraten sein, schwankte im Sturzflug und stürzte direkt auf eine überaus steile Geröllhalde zu und zerschellte dort vollkommen. Ich rief im Gang nach dem Kommandanten des Hotels. Dieser, ein Karabinieroberst, befand sich in der Nähe. Ich forderte ihn zur sofortigen Übergabe auf. Dann konnte ich mich endlich Mussolini zuwenden, der, gedeckt durch Unterstumpf ihr Schwert, in einer Ecke stand. Ich meldete mich bei ihm. Duce, der Führer schickt mich. Sie sind frei. Mussolini umarmte mich mit den Worten, ich wusste, dass mich mein Freund Adolf Hitler nicht im Stich lassen wird. Der Duce ist frei. Männer des SD und der Waffen-SS sowie Fallschirmjäger haben den Auftrag des Führers erfüllt. Neben dem Duce SS-Hauptsturmführer Scorseni, der in kühnem, raschen Zupacken den Duce aus seinem Gefängnis herausholte. Durch Sprechfunk wird der Talstation die Befreiung des Duce gemeldet. Auf der Drahtseilbahn werden Verstärkungen zur Bergspitze gebracht. Der Duce besteigt den Fieseler Storch. Der Start von dem abschüssigen kleinen Gipfelplateau ist ein fliegerisches Glanzstück. Kurze Zeit später landet das Flugzeug mit dem Duce auf einem Flugplatz südlich von Rom. Der Duce steigt in ein deutsches Kampfflugzeug um. Das Unternehmen ist geglückt. Sogar der bitter enttäuschte Feind muss zugeben, die Rettung des Duce ist eines der verwegensten und sensationellsten Ereignisse dieses Krieges. Flug ins Führerhauptquartier. Nach seiner Befreiung stattete der Duce dem Führer sofort einen mehrtägigen Besuch ab. Im Führerhauptquartier. Der Führer mit dem Befreier des Duce, SS-Hauptsturmführer Scorseni. Scorseni wurde für seine kühne Leistung mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet und zum SS-Sturmbannführer befördert. Kundgebung im Berliner Sportpalast. Wieder füllen Tausende von deutschen Männern und Frauen aus allen Schichten der Bevölkerung diese Kampfstätte der Berliner Nationalsozialisten, in der sich das Volk von Berlin schon so oft zu machtvollen Kundgebungen zusammenfand. Ritterkreuzträger SS-Sturmbannführer Scorseni stellt Reichsminister Dr. Goebbels die Männer vor, die an dem kühnen Unternehmen am Gran Sasso beteiligt waren. Jubelnd begrüßen alle den Befreier des Duce.